Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Eine neue Woche beginnt auch hier bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Das ist die heiße Nummer, unter der ihr mich jetzt hier erreicht, wenn ihr mit mir reden wollt. Kostenlos ist diese Nummer 0800 5678 111. Faxnummer so ähnlich, 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Sabine. Heute Nacht, diese Woche. Und Sabine ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Sabine, was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, dass ich momentan in einer ziemlich schwierigen Situation stecke, weil ich liebe momentan zwei Männer und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber Sabine, geh bitte ein bisschen näher ans Telefon. Ja, okay. Du liebst zwei Männer im Moment. Ja, genau so ist es. Beschreib mir so ein bisschen die Vergangenheit. Also bist du mit einem richtig zusammen und ist der andere dazugekommen oder wie ist das? Ja, so ungefähr. Also ich bin mit dem einen 6 Jahre liiert gewesen. 6 Jahre? 6 Jahre, ja. Und wir haben uns vor einem guten halben Jahr getrennt. Ja. Und und den anderen habe ich dann halt vor 3 Monaten circa kennengelernt. Mhm. Und du bist aber mit dem einen getrennt, mit dem ja? du 6 Jahre zusammen warst. Genau. Mit dem bin ich eigentlich getrennt, richtig. Aber der kam halt vor, na, wie lange ist es her? 14 Tagen circa. Mhm. Kam halt an und hat mich nochmal um ein Gespräch gebeten und wir haben uns nochmal super unterhalten. Mhm. Und hat mich dann halt gefragt, ob ich es mir nicht nochmal vorstellen könnte und ob wir es nicht mal probieren sollten. Mhm. Und dann ist das ganze Drama losgegangen. Als er das vorgeschlagen hat. Da hattest du den anderen aber schon kennengelernt. Den habe ich dann schon kennengelernt, mhm. Ja. Bist du mit dem denn quasi zusammen, mit dem Neuen jetzt? Momentan bin ich eigentlich, eigentlich mit keinem zusammen. Ach so. Ja, Sabine, was machen wir mit dir? Ja, eine alte Beziehung von 6 Jahren. Ja. Das ist natürlich ein komplexes Gebilde, ne? Mal 6 Jahre mit jemandem zusammen. Komplex. Ja. Ja. Und brennst du denn nicht vor Liebe, vor neuer Liebe mit dem, den du jetzt kennengelernt hast? Oder auch nicht so richtig. Also das Problem an der Sache ist, dass beide völlig unterschiedlich sind. Ja. Ja. Also unterschiedlich kann man sich zwei Menschen gar nicht vorstellen. Ja. Nein. Also was der eine nicht hat, hat der andere und was der andere nicht hat, hat der eine. Mhm. Und das genau ist mein Problem. Mhm. Und ich habe aber so eigentlich so die Überlegung und die These, dass dieser Neue, den du seit 3 Monaten kennst, wahrscheinlich aber auch nicht so die ganz das absolute Gelbe vom Ei ist für dich. Denn wenn er das wäre, ich glaube, dass du dann gar nicht so ins Überlegen kommen würdest und zögern. Ja. Wenn du richtig in den verknallt wärst, dann wäre diese 6-jährige Beziehung eine schöne Sache gewesen und Erinnerung und vielleicht noch ein freundschaftlicher Kontakt, eventuell möglich, vielleicht. Mhm. Eigentlich gehört, denke ich so, die sind es beide nicht im Moment. Kann das sein? Das denke ich mir auch manchmal. Dass ich mir denke, vielleicht sind es einfach beide nicht. Ja. Ne? Weil du bist nicht euphorisch genug für mich. Ja. Wenn du jetzt richtig verliebt wärst oder wieder verliebt wärst in jemanden. Weiß denn jetzt der Alte von dem Neuen? Ja. Weiß der Neue von dem Alten? Ja. Und was sagen die Männer denn zu der ganzen Geschichte? Naja, also was sagen, also sagen wir mal, Ex-Freund hält sich da völlig raus aus der Geschichte. Der sagt dazu gar nichts. Mhm. Und der Neue versucht natürlich, mich auf seine Seite zu ziehen. Ne? Mhm. Da ist nach dem Motto, Mensch, alte Geschichte und das kann nicht mehr gut gehen und überleg doch mal, was da alles schiefgelaufen ist und so. Ne? Wann hast du dich eigentlich genau getrennt von dem Älteren? Von einem halben Jahr. Ja. Und bist aber seit 3 Monaten schon wieder mit dem Neuen zugange, ne? Ja, also, sagen wir mal so, das hat ganz langsam angefangen und irgendwie, ich habe das auch erst nicht so ernst genommen und so, aber jetzt im Moment merke ich halt schon, dass da schon ein bisschen mehr dahinter steht. Vielleicht wäre das Allerklügste, wenn du dich erstmal wirklich doch mehr auf dich zurück besinnen würdest. Das heißt, wenn du mit keinem jetzt eine richtige Beziehung eingehen würdest, die nächste Zeit zumindest, um auch mehr Klarheit für dich zu finden. Ja, so gedacht habe ich mir das auch schon irgendwie. Bevor du dich jetzt wieder festlegst, irgendwie halben Herzen, so hört sich das ja an, ist es vielleicht wirklich schlauer zu sagen, nee, ich gehe erstmal ein bisschen auf Abstand, halte so meinen Kontakt zu den beiden, es muss ja nicht so ganz eng sein, und mal gucken, wie sich das entwickelt und vor allen Dingen auch, was sich in dir entwickelt. Ne? Mhm. Da lebt wahrscheinlich noch ganz viel nach aus der 6-jährigen Beziehung. Ja. Was vielleicht auch noch nicht verarbeitet ist. Ne? Nee, so richtig wahrscheinlich nicht. Ich würde erstmal ein bisschen auf Distanz gehen. Ja, ich glaube auch. Und dann mal gucken. Sabine hat zwei Männer. Sie ist beneidet, wird vielleicht beneidet von vielen Frauen. Ja, von wegen. Das ist gar nicht so beneidenswert. Das ist das Problem. Es ist eine furchtbar schwierige Situation. Und also es macht mich fertig. Deswegen habt ihr euch eigentlich getrennt. Oh, da hat ganz viel eine Rolle gespielt. Das ist, gab es einen Hauptgrund? Hauptgrund, ich sage mal finanziell, lag halt viel im Argen und da gab es halt unheimlich viel Streiterei drum. Ne? Mhm. So, das war so das Ding. Und dann was heißt das, viel, lag viel im Argen? Hat er Schulden bei dir gemacht oder nicht genug Geld irgendwie locker gemacht in der Beziehung oder was? Naja, ich sage mal, es war immer irgendwie nicht genug Geld da. Ne? Mhm. Und das lag an ihm hauptsächlich? Ja, auch. Mhm. Ist wahrscheinlich eine lange Geschichte, ne? Es ist eine ja, lange Geschichte, das würde den Rahmen sprengen. Ja, ich ahne das schon. Also, aufgrund der groben Informationen, die ich jetzt in den paar Minuten bekommen habe, sind sehr grobe Informationen, ja. Ne? Also mit Vorsicht zu genießen, ja. Die Meinung. Vielleicht erstmal ein bisschen auf Distanz. Ich denke auch. Und nachdenken, reflektieren. Ja. Ich glaube, es wird besser. Ja, alles Gute, Sabine. Okay, danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, wenn euch irgendwas auf den Nägeln brennt und ihr mit irgendjemandem reden wollt oder mit mir darüber reden wollt, das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt begrüße ich herzlich Wolfgang und der ist, da steht ja, hier, hallo, 53 Jahre alt. Ja, genau. Ja. Hallo, also vor 2 Wochen ungefähr hast du eine Sendung gehabt, da könnte man anrufen, wo man sich selbst Vorwürfe macht. Und da kam ich dann nicht durch, weil ganz viele andere schon dran waren. Ja. Zwischenzeitlich, heute, hat sich die Geschichte nochmal verfeinert. Selbstvorwürfe? Na ja, richtig, so ähnlich hieß das. Na, erzähl mal, was ist passiert? Also, ziemlich exakt vor einem Jahr habe ich eine Frau durch eine Bekannte kennengelernt. Mhm. Da entwickelte sich eine nette Freundschaft. Und das ging dann immer schöner, immer toller, bis in Januar rein, Ende Januar. Und dann hat sie für mich eine berufliche Veränderung gegeben. Da fuhren wir dann miteinander hin, haben die Pläne gemacht, wie könnte es denn weitergehen. Mhm. Toll, waren also richtig stolz, wie das alles laufen könnte. Hatten uns dann wieder getroffen, wir wohnen ein paar wenige Kilometer auseinander, wohnten getrennt. Ja, und dann war sie wieder da am Wochenende, wieder ein wunderschönes Wochenende. Und Montag früh war sie verschwunden. Mhm. Komisch, denke ich. Hab sie tagsüber versucht zu erreichen. Mhm. Nicht abends hatte ich sie dann am Telefon. War dann ganz lustig, ganz schön. Ja, ach, ich wollte einfach früher aufstehen, wollte dich nicht wecken, du hast so schön geschlafen. Fein. Mhm. Haben dann nochmal an dem Abend telefoniert und hatten uns dann verabredet, dass wir uns die Tage wieder hören. Mhm. Nächsten Tag rief ich an, sie war nicht da. Mhm. Wieder und wieder. Übernächsten Tag wieder angerufen, wieder nicht. Und dann ging das Telefon bei mir, war die Bekannte, die uns zusammengebracht hat, dran. Mhm. Und die sagte, den Namen kann ich ruhig sagen, nur Örtlichkeiten möchte ich nicht nennen. Du, das war die Begrüßung, du, die Christine ist tot. Sag ich, bitte? Ich glaube, du spinnst. Mhm. Nee, Christine ist tot. Christine hat Selbstmord begangen und wurde tot gefunden. Ach. Nun gut, da leide ich nun drunter, mache mir Vorwürfe, dass ich vielleicht nicht genau hingehört hätte. Aber diese Beziehung, Wolfgang, war ja, so wie ich es gerade verstanden habe, auch wirklich sehr frisch noch, ne? Sehr frisch, aber sehr tief, sehr intensiv. Na gut, aber sie war noch recht jung. Ja. Und ihr habt euch aufgrund der Kürze der Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, ja auch noch nicht so intensiv austauschen können. Richtig. Dass du, hat sie einen Brief hinterlassen, irgendetwas? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Kam polizeiliche Vernehmung, deren Wohnung wurde auf den Kopf gestellt, man hat nichts gefunden. Mhm. Wie hat sie sich umgebracht? Sie sprang in einen kleinen Fluss im Februar bei eiskaltem Wasser. Wir hatten hier im süddeutschen Raum 15 Grad minus zu diesen Tagen. Mhm. Wie alt war sie? 51. 51. So, du hast auch. Du hast doch eine Frage noch mit diese Bekannte, die euch zusammengeführt hat. Ja. Die kannte die Frau aber schon länger. Sie waren gute Freundin. Hat die denn irgendeinen Anhaltspunkt? Auch sie wusste nichts. Sie hat auch Familie, also sprich Mutter. Sie ist geschieden, hat eine Tochter und Sohn. Aber guck mal, wenn, keiner hatte was gemerkt. Keiner. Aber guck mal, wenn, wenn die Frau schon keinen Anhaltspunkt hat, die lange mit ihr befreundet war, wie sollst du es denn dann in der Kürze der Zeit? Richtig. Jetzt pass auf, jetzt kommt aber ein Hammer. Mhm. Jetzt habe ich also diese ganzen Monate immer damit gelebt, also ich konnte mich damit, naja, sag mal, abfinden. Mhm. dass es eben so passiert ist. Mhm. Aber es war ein Rätsel, weil ja keine Antwort da war. Mhm. Also auch kein Brief, nicht. Mhm. Heute gehe ich im Briefkasten, gucken, ist Post da, dies, das oder jenes, weiter Reklame, Rechnungen, was man so kriegt. Mhm. Na, ein Briefumschlag drin. Ich mache den auf, habe den gar nicht genau angeguckt, auch nicht Absender. Mach den auf und denk, ich spinne, liegt da drin ein A4-Papier, handschriftlich beschrieben, und so eine doppelt gefaltete Postkarte. Lest zuerst den Brief, und den habe ich direkt vor mir, und der fängt wortwörtlich an, bei eine Karte von Christine selbst unterstrichen, geschrieben und entworfen. Ach. Dann habe ich die Karte angeguckt. Jetzt ist es eine ganz tolle, also typische Postkartenformat, so doppelt zum Aufklappen. Mhm. Da ist vorne ein Foto drauf, da siehst du eine Frau mit dem Rücken zum Fotografen, mhm, am Meer entlang, am Strand entlang weggehen. Ja. Hinten drauf siehst du ein Foto mit ihrem strahlenden Lächeln, und da hat sie ein paar Worte zugeschrieben, nämlich schreiben, drucken lassen, das, mhm, ist richtig gedruckt, professionell. Ja. Ihren Namen mit Geburtsjahr und Datum und ihren Todestag. Und innen drin, das lese ich ruhig mal vor, ja, ich, Christine, bin zu meinem größten Abenteuer aufgebrochen, mögen mich eure Gedanken und Liebe auf meiner letzten Safari begleiten. Sie war eine große Wanderin und hat auch die Wüsten, die Sahara durchwandert und. Moment, mehr steht das nicht da drin? Nein, und das habe ich ja heute gekriegt. Ja, aber warum denn auch? Dieser Brief war von 20. März bis heute unterwegs. Ach. Er hat nur 20 Kilometer weit zurückzulegen gehabt, und den habe ich heute gekriegt. Also es ist wirklich ein purer Zufall, dass dieser, ja, Brief erst heute angekommen, ja, ist. Ja, ja. Hat denn die gemeinsame Bekannte, hat die auch so etwas bekommen? Ich vermute, ich habe die noch nicht gesprochen. Nur wäre das ja ausgedacht. Ich war heute total aus dem Häuschen, mhm, und war am Ende und war am Weinen, mhm, und war, mhm, fix und fertig, mhm, weil damals, weißt du, bislang glaubte ich, nun, sie hat nichts hinterlassen. Mhm. Ich muss lernen, damit umzugehen. Mhm. Und jetzt heute kriege ich eine Karte, die wurde bei irgendeinem Unternehmen gedruckt mit Fotos von ihr, mhm, und allem. Mhm. Und sie hatte das geplant. Das heißt, sie war bei mir und hatte diese Karte, mhm, wahrscheinlich mehrere drucken lassen. Mhm. Und die lagen wohl bei ihr schon zu Hause, ja. Und ich habe das nicht gemacht. Ja. Lies mal bitte nochmal die zwei Sätze vor. Gerne. Mhm. Moment, ich muss nochmal aufklappen. Ich, Christine, bin zu meinem größten Abenteuer aufgebrochen. Mögen mich eure Gedanken und Liebe auf meiner letzten Safari begleiten, Christine. Woraus man natürlich überhaupt nichts interpretieren kann, ne? Nein. Gar nichts, ne? Nein, nein. Aber ich glaube nicht übrigens, dass die eure gemeinsame Bekannte auch so eine Karte bekommen hat. Denn das wäre ja nur ein ärger Zufall, wenn die Post beide Karten so verschlammt hätte. Ne? Kann ich jetzt noch nicht das sagen. Gibt es ja, ja. Nein, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil ich ja die gemeinsame Bekannte. Aber ich erahne natürlich, was das aufreißt in einem, wenn man nach Monaten dann plötzlich, ja, so etwas bekommt. Ja. Mhm. Ja, weißt du, ich bin bis jetzt noch nicht mit fertig geworden. Mhm. Ich war früher verheiratet und, mhm, hatte dann Jahre gebraucht, wieder mich auf die Frauen, mhm, wieder auf Frauen, mhm, zuzugehen. Und dann hat sich das mehr zufällig angeentwickelt. Mhm. Und dann war das so schön, und das war trotz der kurzen Zeit sehr intensiv. Du würdest sagen, dass, ja, dass diese kurze Zeit durchaus eine glückliche Zeit, zumindest in deiner Wahrnehmung war. Ne? Ja, richtig. Und ich habe auch einige Anzeichen, dass auch sie, mhm, sehr glücklich war. Mhm. Trotzdem sich bei ihr einige ungute Dinge abzeichneten, Arbeitslosigkeit, mhm, das wusste ich ja. Also ich muss ja sagen, bei allem Respekt vor Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, ich will da überhaupt nicht überurteilen. Aber ich finde es, ich finde es schon gemein, wenn man dann zumindest den ganz nahestehenden Menschen nicht ein wenig Informationen hinterlässt, damit die etwas damit anfangen können. Ne? Du hast schon recht, wir sagen das gemein. Warum? Weil wir es nicht verstehen. Ja. Mhm. Ich auch nicht. Und wie gesagt, mich hat es also heute richtig aus den Schuhen rausgehoben. Mhm. Jetzt habe ich nun gedacht, ich muss damit umgehen, dass sie nie was hinterlassen hat. Mhm. Und jetzt ist die Post 9 Monate unterwegs, vom März, nur 20 Kilometer vom März bis zu mir. Hast du heute schon mit irgendjemandem drüber reden können? Ja, nur flüchtig. Flüchtig, ja. Ich hatte mit einer Telefonseelsorge in eurer Region, weil ich über Sandy gerufen hatte. Mhm. Und nur ist da die Leitung zusammengebrochen, drum kam es zu keinem direkten Ende. Deswegen möchte ich gerne dir... ich bin total am Ende, muss ich das kann ich gut verstehen und das können wir sicher alle gut nachvollziehen. Ich möchte dir anbieten, dass du jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen kannst. Das würde ich gerne. Ja. Wolfgang, leg bitte auf. Ja. Wir rufen dich zurück. Das ist heute... Heute Nacht die Annette, die wird sich bei dir melden. Ja, wenn es geht mit der Handynummer, weil die Telefonleitung scheint gestört zu sein. Okay, ja? Das haben die Kollegen in der Regie mitbekommen, ja. Okay, herzlichen Dank. Alles Gute, Wolfgang. Dir vielen Dank für deine tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Weiter geht's mit Tanja. Tanja ist 25 Jahre alt und jetzt bei mir. Ja, hallo Domian. Hallo Tanja. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ziemlich schwer ist für mich. Ja. Also mein Freund, mein Mann, ist heute Morgen von der Polizei abgeholt worden. Und seid ihr noch nicht lange verheiratet? Nee, seit dem 9.9. Mhm. Und also ich wusste erst gar nicht, warum, weshalb. Er wusste es auch nicht. Und also ich weiß, dass er in seiner Vergangenheit schon einigen Mist gebaut hat und auch einige Dinge nicht erledigt hat, weil er das auch nie gelernt hat, weil er ein ziemlich scheiß Elternhaus hatte, was ich jetzt nicht darauf entschuldigen möchte, aber er hat auch nie gelernt, mit Leuten darüber zu reden und... die Polizei hat ihn abgeholt. Ja, mit welcher Begründung? Dass er halt, ich wusste, also sie hatten ihn auf jeden Fall abgeholt in die JVA nach Aachen, er musste am Donnerstag verlegt nach Bielefeld und dann habe ich, weil die haben mir keinen Haftbefehl genau gezeigt, nichts und ich habe einen Anwalt eingeschaltet und ich weiß bis jetzt nur, dass es wegen schweren Diebstahl ist. Und wir haben vor ein paar Wochen schon mal einen Brief bekommen, und zwar zum Haftantritt innerhalb von 14 Tagen. Darum haben wir uns aber gekümmert und er hat eine Stundung bekommen. Und ich habe jetzt auch noch zwei Briefe gefunden von der Staatsanwaltschaft. Und so wie es aussieht, hat sich da wahrscheinlich was überschnitten, weil die Bewährung, er hatte jetzt die Bewährung, glaube ich, verlängert bekommen. Und die ist aber jetzt aufgehoben worden. Und zwar geht es um 6 Monate. Also er ist schon mal verurteilt worden? Ja, er ist schon mal verurteilt worden. Weswegen damals? Damals war das wegen Betrug. Was hat er gemacht? Der hat damals bei Versandhäusern Sachen bestellt und die verkauft, um halt irgendwie überleben zu können und hat das dann halt nicht bezahlt. Und ja, und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich tun soll, weil ich denke, weil ich weiß, dass seine größte Angst immer wieder der Knast war und ich denke... Und was da jetzt eventuell Neues vorgefallen sein könnte, kannst du im Moment gar nicht dir vorstellen. Du hältst es aber für möglich, da du ihm ja doch diesbezüglich wohl etwas misstraust, dass er doch wieder was angestellt hat. Also nicht während wir zusammen, nee, das ist schon eine ältere Sache, das geht auch daraus hervor. Wie lange seid ihr zusammen? Knapp ein halbes Jahr. Halbes Jahr und dann schon verheiratet jetzt? Ja, das war sehr schnell, aber ich bin davon heute auch noch überzeugt, dass es genau das Richtige war. Weil er halt von Anfang an schon sehr ehrlich zu mir war. Er hat zwar nicht direkt alles gesagt, was er für ein Mist gebaut hat, aber immer so Stück für Stück. Du hast heute gar keinen Kontakt mit zu ihm gehabt dann? Nee, nicht. Ich habe zwar in der JVA angerufen und die haben mich jetzt noch dazwischen geschoben, dass ich ihn am Mittwoch besuchen kann, bevor er verlegt wird. Und ich habe jetzt auch mit dem Anwalt gesprochen. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass er halt noch beim Richter vorsprechen kann, darf und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, weil ich halt unheimliche Angst um ihn habe, dass er sich halt irgendwas tut. Wie hat der Anwalt denn die Situation eingeschätzt? Ja, also eigentlich weiß ich gar nicht, wie er die eingeschätzt hat, weil man hat mir nichts gesagt und man Du hast mit dem Anwalt gar nicht geredet? Doch, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn erstmal gefragt, weil er wollte den Polizisten erreichen. Und er hat halt nur rausbekommen, weswegen er jetzt verhaftet worden ist, aber weitere wusste er auch nicht. Und ich soll erst morgen zu einem Gespräch dahin. Und von einem Bekannten habe ich jetzt noch eine andere Nummer von einem Anwalt, weil er sagte, wenn er einmal in Bielefeld ist, kann man gar nichts mehr machen. Also solange er noch in Aachen ist, könnte man was tun. Hast du denn, du hast nicht so einen guten Eindruck von diesem Anwalt, mit dem du da heute Kontakt hattest? Doch, eigentlich schon. Doch, ich meine, der hat sich sehr schnell mit dem Polizisten in Verbindung gesetzt und... Also das, was rechtlich jetzt zu tun möglich ist, meinst du, wird jetzt auch getan durch diesen Anwalt? Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich denke, ein Anwalt, der hätte vielleicht in die Justizvollzugsanstalt fahren können und ich weiß es nicht. Ich war noch nie in so einer Situation. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie man da jetzt am besten und klügsten vorgeht. Aber deine Sorge ist ja auch noch eine ganz andere Sorge, nämlich, dass dein Freund, dein Mann sich etwas antut. Ja, weil er hat noch nie eine Familie gehabt und die hat er jetzt gefunden in mir und in meinen Eltern, weil die halt auch hinter ihm stehen. Pass auf, Tanja, ich bin fast sicher, da müsste ich mich hier sehr, sehr täuschen, dass er jetzt heute Nacht oder bis du wieder in Erscheinung trittst, wird er sich nichts antun. Er ist ja nun mal gerade frisch verheiratet und er wird ja wissen, was er an dir hat. Und ja, aber ich denke schon, dass er Angst hat, dass ich jetzt irgendwie... Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Du wirst ihn morgen sehen. Ja, Mittwoch, ja. Also ja, ist ja morgen, ja. Du wirst ihn... Nee, übermorgen ist das. Ja. Ja gut, morgen irgendwie, genauer gesagt. Du wirst ihn Mittwoch sehen. Ja. Dann ist natürlich super, super wichtig, dass du, egal was er jetzt angestellt hat, wenn du ihn liebst, dass du ihm das auch wirklich klar signalisierst. Pass auf. Werde ich auch meine Eltern, die werden auch mitkommen, um das auch zu signalisieren. Und besteht die Möglichkeit, ihm dann vielleicht irgendwie eine Nachricht noch jetzt im Laufe des Dienstages zukommen zu lassen? Ja, wir haben eben, also beziehungsweise meine Mutter hat eben nochmal in der JVA angerufen und gesagt, dem Beamten gesagt, dass er halt Angst hat, dass er sich auch was antut. Mhm. Und sie meinten, sie würden auch dann nach ihm schauen. Mhm. Und dass man ihm vielleicht ausrichten könnte, dass wir uns gemeldet haben, dass er merkt, da... Mhm. Oder ein Telegramm, kann man ein Telegramm schicken oder eine E-Mail, ich weiß nicht, irgendwas, dass er ein Signal von dir bekommt, pass auf hier, ich denke an dich, ich bin bei dir und... ich denke nicht, weil das... Nee, ich glaube nicht, also ich weiß es nicht. Mhm. Er ist in Aachen jetzt, ne? Ja. Mhm. Wie ist sein Vorname? Michael. Mhm. Wir haben ja sehr viele Zuhörer in den Knästen, ne? Im Knast war da gesagt, dass du da halt... von vielen gehört, was wurde. Mhm. Vielleicht hört ja der eine oder andere jetzt in Aachen, der von einem Neuzugang Michael weiß und der könnte ihm das ja vielleicht ausrichten. Oder vielleicht hört er sogar selbst, wer weiß. Ja, vielleicht ist das schön, wenn das hört oder wenn jemand ausrichten würde. Pass auf, wir machen mal einfach, wir wagen es mal, es ist ein Experiment. Vielleicht klappt es nicht, aber eine kleine Chance besteht da. Es könnte ja sein, dass er mit einem kleinen Radio jetzt diese Sendung hört oder mit dem Fernsehen dabei ist. Sprich ihn an, sag ihm was. Also wenn du zuhörst, Michael, oder jemand anderes aus der JVA, dann... Pass auf, Tanja, du darfst jetzt nicht weinen. Du musst ihm ja was klar sagen, damit er auch ja, Kraft... Ja, ne? Er muss jetzt Kraft schöpfen. Er muss jetzt Kraft haben. Auf jeden Fall, wirklich, egal was ist und was kommt, ich stehe immer zu ihm und ich werde ihn deswegen überhaupt nicht verlassen, im Gegenteil. Also, ich bin fast sicher, irgendwie wird das durchsickern, Tanja. Dann hoffe ich, dass euer Treffen gut verläuft am Mittwoch. Mhm. Ich hoffe, dass der Anwalt das auch richtig einfädelt, was man da einfädeln muss in einer solchen Situation. Und ich bin auch ganz sicher, wenn du ihm das so glaubhaft rüberbringst, wie du es mir jetzt rübergebracht hast, dass er das glaubt und egal, was da auf ihn zukommt, dass ihm das Halt und Kraft geben wird. Ich hoffe es. Doch, bin ich ganz sicher. Also drücken wir mal alle die Daumen, dass das für alle Seiten gut über die Bühne geht. Sagen wir mal wirklich für alle Seiten. Ja, wollen wir es hoffen. Mhm. Alles Gute, Tanja. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss, Tanja. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Gabi, 31 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Morgen, Gabi, was ist dein Thema? Inkontinent. Bist du inkontinent? Ja. Bitte mach mal dein Radio, dein Fernseher leise. Habe ich. Na? Seit wann? Von Kindesalter auf. Von Kindesalter auf? Also soweit lang du dich zurückerinnern kannst, war das so? Ja. Mhm. Beschreib doch mal so die genaueren Umstände. Ist es immer nachts oder ist es am Tage auch? Nee, nur nachts. Nur nachts? Hauptsächlich nur nachts. Mhm. Also Nacht für Nacht. Ich habe jede Nacht, also jeden Tag habe ich also Bettdecken zu waschen und alles im Ritter machen, also ist ganz schlimm. Hast du nicht, hast du solche Windeln, solche Erwachsenenwindeln? Die habe ich, da habe ich zwar welche von, aber ich bin so allergisch drauf auf die Windeln und momentan habe ich gar nichts an Windeln so. Das heißt, du machst dann immer ins Bett? Ja. Mhm. Was ja ist also... Wie bitte? Was aber ein irrsinniger Arbeitsaufwand dann ist, ne? Du musst ja dann jeden Tag das Bett waschen. Ja, jeden Tag. Jeden Tag habe ich die Bettdecke und Bettlaken und. Und hast du so eine Matte wahrscheinlich drunter liegen, so eine Gummimatte oder Plastikmatte? Habe ich unter, also trotzdem muss ich kommt alle durch. Mhm. Das bezieht sich aber ausschließlich auf den Urin. Ja. Mhm. Tagsüber gar nicht? Oder ganz gar selten? Gar nichts. Gar nichts. Gibt es denn Nächte, an denen es besonders schlimm ist? Oder auch mal Nächte, wo es gar nicht passiert? Gut, es gibt auch mal Nächte, wo man denn gar nichts ist. Ne? Mhm. Aber dann gibt es wieder den Tage, dann ist es jeden Tag. Wenn es Nächte gibt, an denen gar nichts passiert, wie du sagst, was waren das denn dann für Tage vorher? Waren das besonders schöne Tage oder entspannte Tage? Normale Tage. Mhm. Ganz normal, so also wie du, jeder Tag. Du siehst keinen Zusammenhang, meinetwegen, wenn du jetzt besonders angespannt bist oder Stress hattest an einem Tag, dass es dann mit Nacht sich besonders steigert? Nee. Das nicht? Mhm. Mhm. Bist du berufstätig? Nee, ich bin krank. Ich muss nächstes Jahr wieder ins Krankenhaus. Was hast du für eine Krankheit? Bei mir war mal die Kniescheibe gebrochen. Jetzt haben sie bei mir eine Knieumstellung gemacht. Eine Knieumstellung? Eine Knieumstellung von O-Bein auf X-Bein. Mhm. Gut, das ist ja keine Krankheit, die einen viele Jahre beschäftigt. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Hast du denn vorher gearbeitet? Ich habe vorher so ein paar Putzstellen gehabt, ja. Mhm. So zwischendurch mal. Dann konnte ich nicht mehr durchführen. Wegen meinem Knie halt eben. Und von was lebst du jetzt im Moment? Oh, arbeitslos. Mhm, mh. Hast du einen Freund, eine Beziehung? Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Aber das hattest du. Hatte ich gehabt, ja. Mhm. Wie war das da? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großes Problem darstellt, wenn man inkontinent ist und hat eine feste Beziehung hat. Wie hat denn dein Freund darauf reagiert? Oh, das war ganz schlimm. Das hat er mir auch richtig spüren lassen. Also es war ganz, ganz schlimm. Ich sage, ich musste, wo ich mit ihm zusammen in seinem Bett nicht schlafen, ich musste nur in der Stube schlafen, auf der Schlafcouch, sein Bett nicht betreten. Mhm. Und das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Ist das, 3 Jahre. Und woran oder weswegen ist es auseinandergegangen? Stress. Also privat jetzt, also das war so, klappte nicht mehr. Es hat aber nichts damit zu tun gehabt. Auch mit. Hast du den Eindruck, dass sich dein sexuelles Verhalten auch in irgendeiner Weise, dass das sexuelle Verhalten auch damit im Zusammenhang steht, dass du deshalb vielleicht auch irgendwie anders sexuell dich entwickelt hast? Wie meinst du das jetzt? Nee, ich meine, gab es denn eine für dich und für euch eine erfüllte Sexualität mit deinem Freund und dir? Das schon? Ja, die gab es auch. Mhm. Aber das letzte, das letzte Jahr überhaupt nichts mehr. Mhm. Da war absolut null. Mhm. Hast du denn, wenn du jetzt so lange darunter schon leidest, du bist 31 Jahre alt, habe ich gerade gesagt, ja. Hast du irgendwann mal professionelle Hilfe in Anspruch genommen oder gesucht? Ja gut, ich bin jetzt früh beim Urologen in Behandlung, ne? Also, Und was sagt der? Ich weiß auch nicht, was er machen soll. Mhm. Ich glaube, auch in den meisten Fällen ist das ja kein urologisches Problem, ne, sondern eher ein psychosomatisches Problem. Warst du denn auch schon mal bei einem Psychiater oder einem Psychologen? Nee, noch nicht. Da träume ich auch nicht hin zum Psychiater. Mhm. Aber vielleicht da habe ich Angst vor. Warum hast du da Angst vor? Weiß ich nicht. Also da bin ich nicht ganz so. Psychologen würde ich aufsuchen. Mhm. Also würde ich zur Not aufsuchen, aber Psychiater nicht. Also du warst aber noch bei keinem Psychologen? Nee. Mhm. Dann würde ich erstmal raten, Gabi, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal noch ein Gespräch führst, dass sie dir vielleicht noch ein paar Ratschläge gibt, gerade bei diesem speziellen Problem, wie man da vorgeht, wo man sich vielleicht in deiner Umgebung auch hinwenden kann, wer da Fachmann, Fachfrau ist. Mhm. Ja, sollen wir das mal so machen? Ja. Bitte auflegen, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, ist okay. Alles Gute. Und dann wollte ich noch zu deiner Sendung sagen, die ist echt super. Dankeschön. Die Spitze. Das ist sehr nett von dir. Okay. Tschüss, Gabi. Guten Abend. Tschüss. Okay. 1:29:29 und jetzt machen wir Pause. 1.30 Uhr und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Übernächste Nacht, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 live zu hören. Diese schon mal als Hinweis. Morgen, morgen freue ich mich sehr. Morgen heißt nämlich unsere Sendung Scharfe Bräute. Mädels, ich will morgen ausschließlich mit scharfen Bräuten reden. Frauen, die sich selbst für scharfe Bräute halten. Ich will alles von euch wissen. Ich will von eurem Leben erfahren, wie ihr mit Männern umgeht, wie ihr mit Frauen umgeht, wie ihr euch aufbritzelt, was eure Lebensinhalte sind und so weiter. Also morgen ist das Thema scharfe Bräute. Heute haben wir kein festes Thema. Heute gebt ihr die Themen vor. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 5678 111. 17 Jahre. Blondes Haar. Nee. Tobias, hi. Hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Mutter ist faul. Deine Mutter ist faul? Ja. Die wäscht dir nicht deine Socken? Nein, das nicht. Meine Mutter kommt nach Hause und mein kleiner Bruder ist auch zu Hause, wenn er von der Schule kommt. Sie zieht sich aus, halt, hängt ihre Jacke vernünftig und dann setzt sie sich aufs Sofa. Und was macht ihr denn vom Beruf? Sie macht Köchin. Köchin? Harter ja. Job. Ganzen Tag? Ja, nee, das ist von morgens bis um 11:30. Naja, gut. Ja. Und dann kommt sie halt nach Hause und da stehen in der Küche die Töpfe und so. Und dann sagt sie, so, jetzt macht mal hier sauber die Küche und so. Könnt ihr ja auch gleich noch wischen und dann noch Staub saugen. Und ja, dann machen wir die halt die Sachen und so, dann meint sie, und wenn wir die Sachen haben, dann setzen wir uns kaum 5 Minuten hin und dann kommt sie wieder, ja, geht da mal raus und so ein bisschen. Dann kommt er nach 5 Minuten wieder und so, weil wir keine Lust mehr haben draußen. Und dann wie gesagt, geht doch mal raus so ein bisschen. Ja, dann geht man in die frische Luft und dann kommt man wieder und dann sagt sie wieder, hier macht mal das Kühlschrank wach, macht mal die Badewanne sauber und so. Wie alt ist dein kleiner Bruder? Mein kleiner Bruder ist 13. 13. Und ihr beide lebt alleine mit der Mama zusammen? Nein, mit dem Papa auch. Also Papa ist auch da? Ja. Ja, und wie geht's dann weiter? Dann macht ihr also das Badezimmer sauber? Ja, dann machen wir das Badezimmer halt sauber so und dann müssen wir halt noch Staub saugen und so. Dann müssen wir das Wohnzimmer aufräumen und mein kleiner Bruder sagt dann immer, ja, warum macht die das denn nicht selber und so. Wir haben sie schon darauf angesprochen, warum sie das mal nicht selber machen, warum sie uns immer vorschicken. Geht das denn jeden Tag bei euch so? Ja, nicht jeden Tag. Meistens macht sie das auch immer etwas selber von alleine. Sie reden auf ihr ein und sagen immer, mach doch mal die Küche mal alleine, vielleicht schaffst du es auch mal ohne uns. Bekocht sie euch denn wenigstens ordentlich? Ja, und für uns kocht sie auf jeden Fall. Und das schmeckt auch? Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Bin ich schon mal beruhigt, dass ihr nicht mal selbst eure Möhren schälen müsst oder so. Ja, genau. Und vor allem ist es auch das beste Essen, was sie kocht, auf jeden Fall. Na, als Köchin muss es ja auch können. Genau. Was sagt denn der Papa zu der ganzen Misere? Musst ihr auch schon mal das Klo schrubben? Nee, der kommt erst abends um 4:30. Der fährt morgens aus um 7 Uhr aus dem Haus und kommt abends um 4:30 von der Arbeit. Also Tobias, ich finde in einem gewissen, ich sage es mal, in einem gesunden Maße, wenn das alles verteilt ist, ist das ja auch in Ordnung. Guck mal, die Frau geht einen halben Tag arbeiten, das ist ein harter Job. Dass ihr Jungs, ihr strammen jungen Jungs, da auch mal ein bisschen mit anpacken müsst, ist ja eigentlich auch okay, ne? Ja, sicher. Aber sie macht ja den ganzen Tag ja nichts dann. Sie setzt sich da hin und guckt ihre Talkshows. Achso, die kommt dann nach Hause, Beine hoch. Ganz die genau. Jungs schrubben das Badezimmer und sie guckt die Talkshows. Sonja oder. Achso, ja, das ist natürlich nicht so in Ordnung. Sie sollte auch schon mal ab und zu. Also, wie sieht es denn so in ihrem Schlafzimmer aus? Macht sie die Betten, wischt sie Staub? Das müssen wir machen. Also was müsst ihr, ihrem Schlafzimmer müsst ihr die Betten machen? Nein, die Betten macht sie ja für sich. Und wir müssen halt Staub wischen und so. Aber auch in ihrem Schlafzimmer? Nee, das macht sie selber, so in Wohnzimmern und so. Das machen wir. Ja. Und ich gehe davon aus, dass ihr eure Zimmer auch selbst alle aufräumen müsst. Ja, ganz genau. Das ist ja auch in Ordnung. Also das regeln wir schon aus. Ja. Also ich und mein kleiner Bruder. Wie ist es denn mit der Wäsche? Ach, die müssen wir auch unterbringen. Nee, wer wäscht die Wäsche? Wer kümmert sich darum, dass es in die Waschmaschine kommt, wieder rausgenommen wird und gebügelt wird und sowas? Das Bügeln macht meine Mama, das Waschen mache ich. Na, wer putzt die Fenster? Das macht meine Mama. Ja, siehst du, die Mama macht ja doch einiges. Wer kauft ein? Meine Mama. Nee, Mama. Papa. Ja, siehst du, also ist ja doch schon, ich glaube, das ist doch schon ganz gut verteilt. Ja. Was meint ihr, was ihr beiden später mal gut, wenn ihr alleine wohnt oder wenn ihr mit jemandem zusammen wohnt, auch den Haushalt schmeißen könnt, weil ihr so gut dran gewöhnt jetzt seid? Ja. Aber dir ist es ein bisschen zu viel, ne? Ja, uns ist es, mein kleiner Bruder ist es auf jeden Fall zu viel. Ja, vielleicht kann man mit deiner Mutter reden oder ist die ziemlich hart drauf? Nee, die liegen jetzt schon im Bett, deswegen. Nee, nein, das meine ich nicht. Ich will nicht jetzt mit dir reden. Ich meine, kannst du so mit ihr reden, oder? Ja, sicher, ich kann schon mit ihr reden. Ja, also ich glaube, der Fall ist noch nicht aussichtslos. Vielleicht könnt ihr der durch harte Verhandlungen vielleicht die eine oder andere Sache noch abgeben, dass sie doch noch vielleicht das Badezimmer mit übernimmt oder so. Oder vielleicht, dass ihr nur jeden dritten Tag das Badezimmer oder irgend sowas. Ja, ja. Ihr sollt jetzt nicht rummaulen und jammern, sondern verhandeln. Nee. Ja, vor allem meine Freundin kommt ja auch immer nach mir. Deine Freundin? Meine Freundin und sie hilft ja auch im Haushalt bei uns ein bisschen mit. Weil meine Freundin, die ist erst 18 und dann sagt sie, ach, die macht sowieso wieder nichts und dann helfe ich euch mal ein bisschen wieder. Ja. Wann willst du denn von zu Hause ausziehen? Mit 18. Also nächstes Jahr schon? Ja, am 2.5. Ja, siehst du, dann brauchst du jetzt, dann ist das ja alles absehbar, da hat die Qual ja ein Ende. Ja, ganz genau. Aber ich sag dir, dann wird deine Wohnung blitzen wahrscheinlich und ganz toll sauber sein, weil du das jetzt gelernt hast. Auf jeden Fall. Oder du bist dann so einer und sagst, ach, jetzt mache ich nichts und du verkommst so richtig im Siff. Kann auch sein. Nee, so ist es nicht von mir. Also solche Leute kenne ich im Bekanntenkreis, die früher zu Hause sehr viel machen mussten. Und in dem Moment, als sie dann ausgezogen sind, haben die gesagt, nie wieder. Ja, da kenne ich auch einen. Dann komme ich da gar nicht mehr gerne zum Besuch hin, weil man sich dann Milben und irgendwelche Sachen holt. Ja, da kenne ich auch einen Kumpel von Siehst mir. Du? Ja. Wir wollen alle gemeinsam hoffen, dass du nicht so wirst. Nee, ich werde nicht so. So, Tobias, du grüßt mir die Mama. Mhm. Sagst ihr, dass sie doch einen ganz ordentlichen Sohn hat, glaube ich, einen netten Jungen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das richtest ihr bitte aus. Mhm. Und vielleicht kannst du die eine oder andere Sache noch ein bisschen abschieben an sie. Hm? Das werde ich machen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Kriege ich Autogramme? Kriegst du, aber du musst nochmal auflegen, damit wir dich anrufen. Okay. Das geht leider nicht anders. Ich weiß ja, dass einige Stammzuschauer und Zuhörer schon immer genervt sind, wenn ich sage, leg mal bitte auf und wir rufen dich nochmal zurück. Es geht leider nicht anders, weil diese Leitungen nicht wieder rückgängig gemacht werden können in die Regie. Okay? Okay. Tobias, tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema scharfe Bräute. Ich will morgen nur mit scharfen Bräuten reden, ne? Um das nochmal zwischendurch zu erwähnen. Hülya, 23 Jahre, guten Morgen. Hallo. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Hülya, genau. Es ist ja sehr einfach bei türkischen Namen. Man muss es einfach nur so sprechen, wie es geschrieben wird, ne? Ja, meistens. Ja, Hülya. Nicht immer, aber meistens ist es so. Ja. Ja. So, jetzt zu dir. Jetzt zu mir. Dein Thema. Mein Thema. Und zwar ist das so. Ich bin seit circa 5 Jahren verheiratet. Mhm. Bin 23 Jahre alt. Mhm. Eigentlich sehr unglücklich verheiratet. Warum? Weil ich damals, ganz am Anfang, als ich verlobt war, wollte ich eigentlich gerne schon, aber dann zum Schluss so, kurz vor der Heirat, hatte ich mir das alles eigentlich überlegt und dachte ich, ach, eigentlich machst du es ja nicht richtig. Mhm. Hab's meinen Eltern gesagt und so und natürlich gab es keins zurück mehr. Mhm. War das denn so eine Sache, die eingefädelt war von den Eltern? Nee, ja, so ein bisschen. Ich meine, es ist ein Bekannter von uns, mein Mann, und eine lange Geschichte. Aber du wolltest eigentlich auch ein bisschen, am Anfang zumindest. Ja, ich wollte ein bisschen, weil ich hatte damals einen Freund gehabt. Und ich muss sagen dazu, ich bin eine Aramäerin. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee. Kennst du nicht dieses Volk? Nee. Das ist ein ganz altes Volk, ist das. Ein weites Volk? Ein weit verbreitetes Volk? Naja, sowas wie Armenier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kennen wir nur schon. Ja. Das sind Christen. Ja. Ja. Und zwar war das so, mit dem Freund, den ich zusammen war, das war natürlich ein Moslem. Mhm. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Problem bei meiner Verwandtschaft und meine Eltern und überhaupt. Also deine Verwandtschaft, deine Eltern sind Christen. Ja. Türkische Christen. Türkische Christen. Ja. Gibt es auch eine Minderheit, ne? Ja. In der Türkei. Ja, genau, stimmt. Dein Mann, mit dem du jetzt verheiratet bist, das ist aber ein Christ auch. Das ist auch ein Christ, ja. Und du hattest damals einen Freund, das war ein Moslem. Ja, genau. Und das wollten deine Eltern da nicht? Ja, genau, das wollten die nicht, auf gar keinen Fall nicht. Sowas geht nicht. Also. Warst du denn in diesen Moslem sehr verliebt? Ja, sehr. Sehr? Sehr. Auch zu der Zeit, als du den heiraten solltest? Ja. Wie schrecklich. Und dann hast du einen anderen Mann geheiratet, nur weil es so vorgesehen war? Aber der Nein, nicht weil es unbedingt vorgesehen war. Ich meine, ich habe dadurch gedacht, naja, ich meine, man muss bedenken, ich war damals kurz vor 19 war das, ich war 18,5 und ich dachte, naja, meine Eltern wüssten schon, also die wollen schon das Beste für mich. So nach diesem Motto habe ich dann gedacht, das wirst du irgendwie vergessen und so. Und natürlich habe ich das nicht vergessen. Das ist natürlich naiv. Wieder getroffen. Ja, du hast dann deinen Freund, in den du so verliebt warst, hast du verlassen? Ja, könnte man sagen, genau. Und hast geheiratet? Musst du zwangsmäßig ihn vergessen, ne? Wie, ich stelle mir gerade mit Schaudern die Hochzeitsfeier vor. Ja. Wenn man jemanden heiratet. Auf der Hochzeitsfeier beziehungsweise vor der Hochzeit so, war das eigentlich nicht so sehr so, dass ich dachte, oh Scheiße, was machst du so? Das kam eher so nach ein halbes Jahr nach der Heirat. Ach so. Hast du denn irgendwas von deinem damaligen Geliebten, nenne ich ihn mal, nochmal gehört? Nee, ich habe fast 4 Jahre nichts gehört. Also beziehungsweise ich wollte nichts hören. Mhm. Also ich habe immer Abstand, wenn ich wollte, hätte ich ihn schon längst erreichen können in den letzten 4 Jahren, aber ich wollte nicht. Naja, aber natürlich, letztendlich kam das dann doch. Und das ist auch der Grund deines Anrufes bei mir. Ja, das stimmt, genau. Du hast mit dem jetzt wieder Kontakt. Ja, ich habe wieder Kontakt. Seit ein halbes Jahr jetzt. Innigen und intimen Kontakt auch? Ja. Also du hast eine Affäre. Ja, so kann man das auch nennen, genau. Habt ihr Kinder? Nein, zum Glück nicht. Wie war denn deine Ehe bisher, diese 5-jährige Ehe? Ja, das war keine schöne. Ich meine, ich muss auch noch dazu sagen, also mein jetziger Mann, wir streiten uns natürlich seit ein halbes Jahr, das ist sehr, sehr schlimm. Also ich habe mich auch einmal getrennt und so, naja, aber wie dann Eltern wiederum so sind, sprechen einem rein und ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch nicht diesen Mut dazu, diesen Entschluss jetzt zu machen, obwohl ich ihn auch nicht liebe, ne? Du hast ihn nie geliebt? Nee, nicht. Eigentlich nicht, ne? Nein. Du hast es dir versucht einzureden am Anfang, aber ja, das genau, war ja nicht genau. So. Lebt ihr im Haus der Eltern? Nein, ich habe wir haben eine eigene Wohnung. Eigene Wohnung und hast du einen eigenen Beruf, einen Job? Ja, ich arbeite auch. Du arbeitest? Immer, ja. Er hat natürlich dein Mann hat überhaupt keine Ahnung von diesem Verhältnis. Nein. Und ist es so, dass jetzt nach all den Jahren die Liebe zu deinem muslimischen Freund wieder richtig aufgebrochen ist? Ja, extrem. Mit großer Leidenschaft. Ganz schlimm. Und du bist eigentlich... Also ich kann mich gar nicht mehr in Anführungsstrichen beherrschen. Und es ist für dich ein Grauen, immer wieder dann in die gemeinsame eheliche Wohnung zurückzugehen. Ja, das auch. Und in das gemeinsame Ehebett zu gehen. Ich meine, es ist ja auch so, ich habe ein schlechtes Gewissen. Nicht, weil ich ihn liebe, nicht, weil ich meinen Mann liebe, weil ich normalerweise nicht so ein Mensch bin. Nee, weil du unehrlich bist wahrscheinlich, ne? Ja, genau, deswegen wahrscheinlich. Schläfst du mit deinem Mann auch noch? Nein. Mhm. Also, es nicht wegen dieser Sache, wegen unserem Problem sowieso nicht mehr. Habt ihr denn überhaupt ab und zu mal früher miteinander geschlafen? Ja, natürlich. Wahrscheinlich für dich auch nicht die reine Freude, oder? Nein. Kein einziges Mal die reine Freude. Wie bitte? Sicherlich kein einziges Mal die reine Freude. Nein, wie gesagt, die ersten paar Male vielleicht weiß ich nicht, aber also jetzt die letzten... So, jetzt ist, ja, wie geht's jetzt weiter, ne? Ja, genau. Wie geht's jetzt weiter? Wie schlimm ist das? Ich kann das nicht richtig ermessen, weil ich diese historisch-familiären Strukturen nicht so kenne. Ja, aber ich erahne, in welcher Zwickmühle du dich befindest. Dennoch gibt es dafür nur einen einzigen richtigen Weg, einen richtigen Ausweg, Julia. Mhm, und das ist? Ja, das weißt du wahrscheinlich selbst auch. Nee, was denn? Es gibt nur einen einzigen Ausweg. Es gibt einen Ausweg, nämlich du musst dich von deinem Ehemann trennen. Mhm. Wenn die Familie 10.000 Mal sagt, tu es nicht, dann musst du das tun, wenn dein Herz das sagt. Mhm. Und dein Herz schreit es ja geradezu raus. Weißt du, wovor ich Angst habe? Ich meine, das hört sich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie zu viel Angst durch das ganze, durch diese ganze Rederei, auch diese Jahre lang jetzt, die letzten paar Jahre. Ich habe Angst, wenn ich mich jetzt wirklich trennen oder scheiden lassen würde. Ich meine, es ist sowieso sehr schlimm. Die letzten paar Monate waren wirklich ein Albtraum jetzt, als Ehe, ne? Wir streiten uns ohne Ende. Das ist echt, das ist katastrophal. Aber ich denke, was ist, wenn ich nach einem Jahr das bereue oder so? Ob es mir leid tun würde, Julia, so etwas? Darf ich würde jetzt, ohne dich näher zu kennen, ich würde fast eine Wette von 100.000 Mark hier machen, dass du das nie bereuen wirst. Meinst du wirklich? Ich glaube es, ja. Ja, die Fakten reden, sprechen noch dafür. Du hast einen Mann geheiratet, den du eigentlich gar nicht heiraten wolltest. Ja, du hast, lass mich sagen, du hast einen Mann geheiratet und bist mit einem Mann 5 Jahre zusammen, den du nicht liebst. Du bist mit einem Mann zusammen, mit dem du keinen Spaß am Sex hast. So. Du bist mit einem Mann zusammen. Aber ich muss auch wiederum sagen, ich meine, wenn. Er ist vielleicht ein netter Kerl, wir wollen ja, ja nicht über den Menschen schlecht reden. Mhm. Ne? Da, da, das, bitte missverstehe mich da nicht. Nein, ist es, nein, ist, nein, ist es ein guter Charakter, aber darum geht es ja gar nicht. Mhm. Und dickes Zusatzargument ist, du hast eine neue Liebe und dein Herz steht wirklich in Liebesflammen. Ja, das ist eben das also, Problem. Also weißt du, was ich. Gerade in dieser Situation möchte ich mich jetzt nicht trennen. Warum das jetzt fragen? Weil es ist so. Es soll nicht so aussehen, als ob ich mich für ihn, für meinen muslimischen, sag ich mal jetzt, für meinen muslimischen Freund mich trennen will. Es ist ja eigentlich nicht wegen ihm nur, ne? Ich meine, die letzten 4 Jahre hatte ich ja keinen Kontakt mit ihm. Ich würde das, was ich gerade zu dir gesagt habe, auch zu dir sagen, wenn du jetzt diesen Freund nicht wieder getroffen hättest. Ja. Wenn du einfach nur deine Unzufriedenheit über die eheliche Situation geäußert hättest, hätte ich dir exakt dasselbe gesagt. Aber warum soll das denn nicht der Grund sein nach außen? Warum nicht? Warum kann beides denn nicht der Grund sein? Einmal die Unzufriedenheit in der Ehe und eben, dass du einen Menschen jetzt endlich lieb gewonnen hast oder wirklich mit Haut und Haaren liebst. Ja, ich meine, wenn du so redest, ist es ja sehr glaubwürdig, aber ich denke nachher, was ist denn, vielleicht denke ich zu viel nach, das ist auch vielleicht ein Problem von mir. Sag mal, Zu viel nach, über meine Zukunft. Ich denke mal, was ist, wenn ich wirklich jetzt ein Jahr lang noch mit ihm eine sehr schöne Zeit habe, mit meinem Freund. Sagen, ich werde mich trennen, ich werde mich scheiden lassen und habe mit meinem Freund jetzt, den ich jetzt habe, eine sehr schöne Zeit. Und nach ein Jahr ist es aus. Julia, das ist dann auch egal. Dann hast du ein Jahr Glück erlebt. Ja, du hast stimmt. jetzt schon 5 Jahre... Genau so denke ich, ich denke genauso wie du. Mhm. Aber denke ich... Ach, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich meine Ängste. So ja, es sind natürlich Ängste. Und du bist so super jung noch. Selbst wenn du, nehmen wir mal, spielen wir mal, man soll ja gar nicht so viel über die Zukunft reden. Man soll ja das Jetzt und Hier genießen. Und da tun sich bei dir jetzt Sachen auf, wo du einfach nur zupacken musst, um ein Glück zu haben. Dann sage ich jetzt von weitem, ich weiß gar nicht, von wo du anrufst, pack das Glück, nimm es. Und wenn du in einem Jahr vielleicht dann, wenn sich das auseinanderentwickelt, dann hast du ein Jahr Glück gehabt. Du hast 5 Jahre kein Glück gehabt. Du weißt, was das bedeutet. Jeder Tag Glück ist unendlich wertvoll. Mhm. Und dann wird sich vielleicht irgendwas anderes in deinem Leben ergeben. Ich glaube, dass das auch so eine Frage der Emanzipation für dich ist, jetzt so eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass das ganz viel in dir auch in Bewegung setzen wird. Wenn du jetzt zu dir sagst und auch zu deiner Familie, passt auf, ihr meint es alle gut, ich habe euch auch lieb und ich respektiere das auch, aber ich muss jetzt meinen Weg gehen. Mit allen Risiken, ich muss das jetzt machen. Ich könnte schwören, dass du dich gut findest. Letztendlich sehr gut fühlst, weil es dich selbstbewusster machen wird. Ja. Und dich näher an dich selbst heranführen wird. Jetzt, du hast 5 Jahre fremdbestimmt gelebt, Julia. Wollen wir uns nichts vormachen? Wie soll ich das verstehen? Du hast so gelebt, wie andere dich leben, sehen wollten. Aber ja, nicht, genau. Ne? Aber, genau, aber hast, nicht, wie ich mich selber ja, sehen wollte. Ja, genau, das meine ich damit. Mhm. Naja, stimmt, ja. Ja, es ist immer so eine, naja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass, ich meine, ich denke auch letztes Jahr sehr oft daran. Nur, wie gesagt, was mich am meisten stört, ist es, also, außerdem, ich habe dieses schlechte Gewissen. Es ist so ja, extrem. Ich wollte noch ein Argument, es tut so weh, es tut das. Ich wollte noch ein Argument bringen. Es ist natürlich auch kein Fehler, du musst es insofern tun, du musst jetzt irgendwas machen. Denn es ist ja auch nicht korrekt und fair deinem Ehemann gegenüber, was jetzt verläuft. Ne? Allein, ich meine, wenn man von dem mal ausgehen würde, er war ja auch nicht sehr fair zu mir. Mhm. Vielleicht ist es auch deswegen. Ich meine, es ist ja auch so, manchmal denke ich, Liebe ist manchmal nicht so sehr wichtig. Ich denke manchmal, Verstehen ist manchmal noch wichtiger. Ja. Wenn zwei Menschen sich verstehen, ist ja automatisch diese Sympathie da. Aber du verstehst dich mit deinem Ehemann ja auch gar nicht mehr richtig. Nee, ist ja auch nicht. Er hat mir auch sehr viel Leid sehr viel Leid gegeben. Und ich glaube, dass wir uns da sehr, dass wir im Prinzip sehr, sehr gleicher Meinung sind und uns einig sind. Dass du natürlich nur noch diesen letzten Schritt tun musst und da sehr zögerlich bist. Ja. Und da kann dir kein Mensch beihelfen. Da musst du einfach jetzt in dich gehen, noch eine Weile warten oder auch nicht und es dann irgendwann tun. Da kann dir niemand beihelfen. Das musst du musst es tun. Mhm. Und dafür wünsche ich dir ganz tolles Gelingen und sehr viel Energie. Die wirst du brauchen. Mhm. Julia. Leicht gesagt als getan. Ja, ich weiß, aber so ist es nun mal im Leben, ganz oft. Ja, viele ja. Dinge sind leicht gesagt als getan. Mhm. Nochmal eine letzte Frage. Ja. Warum ist es eigentlich so schwer, bei euch durchzukommen? Weil pro Nacht etwa 30.000 bis 40.000 Menschen versuchen, hier anzurufen. Dann habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich das verstehe. Ja. Alles Gute, toi, toi, toi. Ja, dir auch, ne? Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Gerhard. Gerhard, 60 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Lumian. Was ist dein Thema? Gerhard. Ja. Mein Thema ist, ich bin 60 Jahre, ich habe eine Haushaltshilfe. Was hast du? 16. Ich habe nicht verstanden, was hast du eine? Eine Haushaltshilfe. Eine Haushaltshilfe? Ja, die ist 16. 16? Ja. Und ich habe mit ihr ein sexuelles Verhältnis angefangen. Seit wann läuft das denn schon? Seit Juli, Juli. Ich bin fast sicher, dass dieses sexuelle Verhältnis von dir initiiert wurde. Ja, ja. Wie sieht dieses sexuelle Verhältnis aus? Ja, wir schlafen zusammen. Wie oft? Einmal die Woche. Das wenn Mädel, das Mädel? Wenn sie hier bei mir sauber macht. Du sagst das aber auch mit einem Unterton, dass, also würdest du dich dabei nicht so ganz wohl fühlen? Nein, ich fühle mich nicht dabei ganz wohl. Sie hat jetzt seit Oktober einen Freund, und nun bin ich dazwischen, ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Übst du denn in irgendeiner Weise Druck auf dieses Mädchen, es ist ja nur ein Mädchen, aus? Ja. Nein, Druck. Nur leichten Druck, ne? Inwiefern denn? Beschreib mir den mal. Naja, ich frage sie immer, wenn sie kommt, wollen wir heute wieder und komm, mach doch und hol dich. Hat sie vielleicht Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie sagen würde, nein? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Warum macht die das denn dann? Ja, das kam von mir aus. Ja, das habe ich ja schon verstanden. Das kam von mir aus. Aber macht sie es immer wieder? Du hast ja schon die Ahnung, dass da Druck im Spiel ist. Also hat sie Angst vor dir? Würde ich nicht sagen, dass sie Angst habe. Ich tue ihr ja so nichts, ne? Hast du denn den Eindruck, dass ihr das Spaß macht? Ja. Ja, also beim Sex, ja. Aber sie hat auch einen Freund jetzt. Sie hat jetzt einen Freund. Ja. Einen gleichaltrigen Freund. Ja, sie ist 16 und er ist 18. Inwiefern hast du denn den Eindruck, dass es für sie jetzt ein Problem ist, dass sie den Freund hat und dass das mit dir läuft? Hat sie da sich irgendwie mal zu geäußert? Spricht sie mit dir? Ja. Was sagt sie denn da? Ja, sie sagt, ja, sie hat einen Freund, ne, und naja, und dann sage ich doch immer wieder, komm, lass uns reisen, doch, ich hab dich lieb und so, nicht? Naja, dann machst du es auch wieder. Nicht? Gerhard, wenn jetzt das Mädchen sagen würde, nein, ich möchte das nicht mehr, ich komme zu dir putzen und sauber machen und helfe dir im Haushalt, aber ich möchte keinen Sex mehr, wie würdest du reagieren? Ja, das sagt sie ja nicht. Nee, ich frage dich ja, was würdest du machen? Ja, was würde ich machen? Eventuell würde ich sagen, ist in Ordnung, nicht? Aber nur eventuell würdest du das sagen? Ja, nur eventuell. Was könntest du vielleicht noch außerdem sagen? Ja, das kann ich immer auf den Sprung raus nicht sagen. Könnte sein, dass du doch irgendwie dann die Wut kriegst und sagst, nee, dann komm überhaupt nicht mehr wieder zu mir? Nein, das würde ich nicht. Würdest du dem Mädchen drohen? Nein, ich sehe das Mädel zu gerne. Ne? Ist ein sehr hübsches Mädel. Und ich sehe sie auch sehr gerne, ne? Wenn sie zu mir kommt. Und sie ist auch sehr fleißig. Ne? Und ich will dir jetzt, du rufst ja an, vielleicht kennst du meine Sendung und mich auch ein bisschen, dann weißt du, dass ich schon mich bemühe, auch immer offen zu sein, meine Meinung zu sagen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dieser Geschichte. Ich glaube, dass da vieles im Argen liegt und nicht in Ordnung ist. Du bist 60 Jahre alt, das Mädchen ist 16 Jahre alt. Sie ist bei dir angestellt und somit in einem Abhängigkeitsverhältnis. Am liebsten würde ich jetzt zu dir sagen, lass die Finger von diesem Mädchen. Lass das Mädchen in Ruhe, damit sie mit ihrem Freund ihre Liebe leben kann. Gib ihr den Job und sage ihr wirklich ganz klar, es ist in Ordnung. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben und ich entziehe dir auch nicht die Arbeit. Ich entziehe auch nicht. Naja, ich will sagen, dass du dich wirklich korrekt verhältst. Ich habe sie kommt ja auch gerne zu mir, ne? Sie kommt auch so in der Woche mal zu mir, ne? Steckst du ihr denn ab und zu dann noch was zusätzlich zu, wenn ihr Sex miteinander hattet? Ja, ich gebe ihr manchmal 20 Mark, ne? Gebe ich ihr Und sie ist ja noch verdammt jung, ne? Ja, sie geht auch noch zur Schule, ne? Mhm. Gerhard, lass die Finger von dem Mädchen. Ja. Lass die Finger von dem Mädchen. Ich glaube, du bist da in keiner guten... Nein, ich fühle mich auch nicht gut dabei, ne? Du bist der wesentlich ältere Mann und der erfahrenere Mann. Mhm. Und du hast auch Verantwortung zu tragen, wenn du mit einem so jungen Menschen zusammen bist. Mhm. Man weiß nicht, was du da alles anrichtest und was da alles entstehen kann daraus. Mhm. Meinst du, du bist stark genug zu sagen, ich mach's nicht mehr? Ja, ich werde es versuchen. Ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Ja, ist gut. Mhm. Ich werde es versuchen. Gerhard, auf Wiederhören. Danke dir. Wiederhören. Wiederhören. Thomas, 35 Jahre alt. Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, Thomas. Hi. Ja, ja, du hast sicherlich auf deinem Bildschirm schon gelesen, dass ein kleines Problem ist. Nein, hier steht nur Thomas, 35 Jahre. Ach so, ich habe ein Problem. Ich verdiene relativ viel Geld, jedes Jahr wieder. Mhm. Und habe immer nichts Besseres damit zu tun, mit relativ kurzfristigen Jobs sehr viel Geld zu verdienen und dieses hinterher wieder in die Welt zu schleudern. Zu verprassen. Erste Frage, wie verdienst du denn so viel Geld jedes Jahr immer wieder? Mit Immobilien. Mit Immobilien, du bist ein Immobilienhai. Nein, ein ganz kleiner Immobilienmakler. Aber es ist relativ viel Geld. Da kann man viel Kohle machen, weiß ich. Genau. Mhm. Und wie viel verdienst du im Jahr? Jetzt muss ich das auch genau wissen, um es einzuordnen. Also im letzten Jahr war es ungefähr 500.000. Puh. Ja. Uiuiui. Und wie verprasst du das wieder? Immer. Wie verpasst man sowas? Man kauft sich schicke Anzüge, geht abends aus und ja. Na gut, 500.000 schicke Anzüge ausgehen? No, das geht. Ja, gut, das geht. In der Großstadt geht das. Ja, du lebst in einer großen Stadt. Mhm. Mhm. Das geht jetzt wie viele Jahre so schon? Also das geht insgesamt, seit ich 20 bin. Du könntest also ein Vermögen eigentlich haben. Ich könnte ein Vermögen haben und habe immer jedes Jahr wieder bessere Jobs gekriegt, mhm, und mehr Geld verdient. Und du hast nichts irgendwie angelegt, du hast kein Haus, keine... Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir eben halt um den Seelenfrieden, mhm, den ich mir eben halt damit nicht erkaufen kann. Mhm. Und das überlege ich mir eben halt seit zwei Jahren ungefähr schon. Ist dieses Geld eigentlich eine Droge? Damit ballerst du dich zu? Damit baller ich mich zu, mhm, genau, und ich habe das Geld eben halt und ich kann damit alles tun, was ich möchte, mhm, und mir alles kaufen, was ich will. Mhm. Also dieser Luxus, der damit erkauft wird, das ist eigentlich deine Droge. Genau, und aber nicht den Seelenfrieden. Mhm. Was wäre denn für dich Seelenfrieden? Was ist Seelenfrieden? Ja, das ist eine gute Frage. Also Familie könnte es natürlich sein, habe, mhm, ich aber natürlich nicht. Bei dem Lebenswandel geht Familie eben halt, mhm, nicht. Also ich halte mal fest. Immer Freundinnen und alles Mögliche, aber es dauert auch mal zwei Jahre, aber. Dir geht es gar nicht darum, jetzt mit deiner toll viel verdienten Kohle was Geschicktes anzustellen. Überhaupt nicht. Dir geht es einfach darum, wie man richtig lebt. Wie man wirklich richtig lebt. Mhm. Und das kommt eigentlich immer wieder so in dieser Jahreszeit eben halt, mhm, so Richtung. Wie sieht denn das aus so mit, also Familie hast du gesagt, das wäre ein Teil von Seelenfrieden, Liebe, Geborgenheit. Genau. Das sind Schlagworte, aber. Gab es in der Kindheit eben nicht. Ich bin relativ ungebildet aufgewachsen, sage ich, mhm, mal, also Gymnasium abgebrochen, dann, mhm, Realschule, fange seit zwei Jahren an eben halt, also mich zu bilden, wie Goethe und Kant und, mhm, und versuche zu verstehen, was eigentlich passiert ist auf der Welt. Mhm. Aber nun steht man wieder davor, mhm, wie ein Tor eben halt und sage ich, meine, die Probleme sind eigentlich klein gegen die ich bei dir immer höre, mhm, aber... Auch Thomas, jetzt, du hörst gerade, dass meine Sendung am Ende ist, die Musik läuft. Genau. Wir sind jetzt zu Ende. Ich möchte gerne mit dir nochmal reden. Mhm. Morgen heißt das Thema scharfe Bräute. Du bist nun keine scharfe Braut, deswegen passt das morgen nicht rein. Können wir Mittwochnacht nochmal miteinander reden? Gerne, ja. Dann würde ich sagen, meine Leute rufen dich wieder an und wir setzen, aha, dieses Gespräch dann fort Mittwochnacht. Ja, sagst du mir ungefähr wann? Ja, also das sagt... Zu deiner ganz normalen Sendezeit. Der Wolfgang Spielkowski, mein Redakteur, ruft dich gleich nochmal an und könnt ihr jetzt abkaspern. Um wie viel Uhr? Okay? Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis Mittwoch. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht noch. In der Technik Hans-Jürgen Wilde, morgen, um es nochmal zu sagen, scharfe Bräute, unser Thema, eine Stunde lang scharfe Bräute bei Domian. Traut euch, Mädels. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, ab 0 Uhr kann man anrufen unter 0800 567 8111. Tschüss.